So, nun hören Sie mir mal zu. Ich habe hier eine Auflistung der 10 größten Monster der Unterhaltungsbranche. Platz 10. King Kong. Erstmals 1933 in King Kong und die weiße Frau von Wasei Kingu. Neueste Version von 2017, Jordan Bock Roberts. Insgesamt wurden 9 King Kong-Filme gedreht. In den Anfangszeiten kam er auf eine Größe von 15 Meter. In der neuesten Version, Kong Skull Island, kommt das Affenmonster auf 30 Meter, ähnlich wie Godzilla. Platz 9. The Clover. In der Filmreihe Cloverfield von J.J. Abrams handelt es sich um ein alienartiges Monster, The Clover genannt, der von U-Booten im Atlantik geweckt wurde und sein Unwesen in New York treibt. Seine Größe zu Beginn der Filmreihe belief sich auf 91 Meter. 2018 wuchs er in The Cloverfield Paradox auf 4.000 bis 6.000 Meter. Platz 8. Kraken. Aus dem Film Kampf der Titanen von 1981 stammt das Seeungeheuer Kraken, welches von Zeus und Hades erschaffen wurde. Das Monster war in dieser Version von Desmond Davis 15 Meter groß. In einer weiteren Verfilmung aus dem Jahr 2010 kam der Kraken schon auf 91 Meter. Platz 7. Godzilla. In der Ursprungsversion unter der Regie von Ishiro Honda von 1954 wurde der Dinosaurier aus der Jura-Periode von Atombomben aufgeschreckt. Seine monstermäßige Größe 50 Meter. In weiteren Verfilmungen wurde das Monster immer größer. 2014 108 Meter, 2016 118 Meter und 2017 im Anime Godzilla Earth war er so groß wie der Eiffelturm, also 300 Meter. Platz 6. Drachen. In Drachenzähmen leicht gemacht, aus dem Jahr 2010, freundet sich der kleine Wikingerjunge Hicks mit dem vermeintlichen Monster an und gibt ihm den Namen Ohne Zahn. Ohne Zahn ist ein freundliches Monster und misst ganze 158 Meter. Platz 5. Sandwurm. David Lynch brachte 1984 Dune, der Wüstenplanet, in die Kinos. Bei den auf dem Planeten Arrakis lebenden Monster handelt es sich um Sandwürmer, welche die mentale Droge Das Spice produzieren und auf die monströse Größe von 400 Meter kommen, 40 Meter kleiner als das Empire State Building. Irgendwo geistert auch eine Geschichte der Sandwürmer rum, die 2778 Meter groß sein sollen. Platz 4. Kronos. Das Stein- und Lavamonster spielt in Zorn der Titanen eine Rolle. Das Monster Kronos ist der Vater von Zeus und Hades und ganze 500 Meter groß. Platz 3. Exogorth. Die Monster aus Star Wars, Das Imperium schlägt zurück von 1980 unter der Regie von Irvin Kershner, sind Weltraumschnecken, Exogorth genannt. Sie leben in Asteroiden und sind zwischen 10 und 100 Metern groß. Ein seltenes Exemplar kommt auf 900 Meter. Platz 2. Groß-Atuin. Die Sternenschildkröte Groß-Atuin gehört zur Gattung Jellies Galactica und trägt in Terry Pratchetts Scheibenwelt 4 Weltenelefanten, die wiederum die Scheibenwelt tragen. Groß-Atuin gehört zu den freundlichen Giganten und ist vom Kopf bis zur Schwanzspitze 1000 Meilen lang. Und Platz 1. Monster Trucks. In der aufklärenden Doku-Reihe Trucker Babes handelt es sich um Damen, die sogenannte Monster Trucks beherrschen. Einige dieser Monster Trucks haben ganze 400 PS.